die Familie zerstritten. Seit Jahren kein Kontakt mehr, nicht ein Gespräch nach dem Tod der Eltern. Hass und Gier haben sie entfremdet. Geld war dicker als Blut. Vom Familienband blieb kein Faden.